Panzer und den Krieger und manche andere Krieger. Wir singen Eis und Kunst und wir sind uns. Und weil es so nicht bleiben kann, so fangen wir selber an. Er kommt heran, an dem Kopf, was wir kommen. Er geht nach vorn und kraft und kommt. Und Bomben und Granaten, der weiß sich hin, zu helfen und zu raten. Der fährt im Feuer gerade aus, der muss bei jedem Fenster raus. Der schwitzt im Schnee in der Sonne, das ist wie Munitionsblasen. Das ist die Munitionsbranche.